Heute hat sich das Teil leider selbstständig wieder mal abgeschaltet. Klingt jetzt ein Tick schlimmer, als es ist. Ich habe es auch rechtzeitig gemerkt, so dass wir schon noch was zum Cache sagen konnten und auch alles noch funktioniert hat. Aber es ist natürlich ein bisschen unglücklich, weil die besten Texte gab es natürlich oben auf der Leiter und zu der Zeit lief das Gerät leider, leider wieder mal nicht mit. Also ich muss mir da irgendwas nochmal einfallen lassen, da er keine Tastensperre hat, ist das echt schon so. Ja, ist schon ein bisschen ein kleines Problem. Aber ich hoffe, es ist trotzdem noch was. Ich möchte es einfach nicht ganz weghören. Dafür fände ich es auch wiederum zu schade. Darum stellen wir es mal ein. Und wir steigen im Prinzip dann ein, als wir den Cache hinter uns haben, von der Leiter wieder runterkommen. Ich habe dann aber trotzdem versucht, ihn nochmal zu beschreiben. Und es ist einfach ein sehr schöner Cache, der sich in meinen Augen auch das so ein bisschen verdient hat, dass er da mal genannt wird. Die GC-Nummer ist übrigens GC1A. Y0Y. Sehr schöner Cache, also allein schon die Location ist fantastisch. Und wie gesagt, wir haben versucht, es dann nochmal zu beschreiben. Schade, dass wir das, was oben war, nicht haben, aber wie gesagt, wir üben von Mal zu Mal. Diesmal habe ich immerhin schon das Handy nicht drauf. So wird es immerhin jedes Mal ein bisschen besser. Also wir probieren es auf jeden Fall erstmal weiter. Bis dann. Ja, heute haben wir den 28.03. 9:42 Uhr. Ich bin ja schon vor Ort. Wir machen heute alte Steine. Ja, an den Flugmodus habe ich dann diesmal schon gedacht. Da sind wir ja schon mal einmal weiter als beim letzten Mal. Ja, der Cache heißt Alte Steine. GC1AY0Y. Normal. GC1AY0Y. Der ist von Anagramm. Das ist ein 3-5er. Der für Kletterer halt sehr interessant ist, weil er ja eine klettertechnische Leistung verlangt. Die möchte ich jetzt auch nicht, obwohl die kann ich ja hier genau beschreiben. Auf jeden Fall, ach, da hinten kommt Marco mit dem Auto. Auf jeden Fall ist das für Kletterer nicht ganz einfach. Wir sind sowieso zu doof zum Klettern und letztes Mal hat es ja mit unserer zusammengebauten Leiter gar nicht geklappt. Diesmal kommt Marco mit der 8-Meter-Leiter. Was steht hier noch so drauf? In der Tat sind hier einige alte Steine in Form eines Brückenbauwerks zu finden, an denen ein ziegelroter Beutel hängt. Eine Idee zu entwickeln, wie man da rankommt, wird die halbe Miete sein. Ja, dann kann man es auch beschreiben. Er hängt nämlich ziemlich unter der Brücke. Das heißt, wenn man sich von oben per Seil runterlässt, nützt dann das erstmal gar nichts, weil man ja in die Mitte unter die Brücke muss. Okay, wir werden es nicht hinkriegen. Ein Seil, die üblichen Zutaten, Wurfgewicht, Pilotleine. Na gut, das haben wir natürlich alles nicht mit. Ist ja aber auch irgendwie klar. Die letzten Loks sind vom 21. März. Ich glaube, ich habe die ganze Zeit nicht aufgenommen. Nee. Doch. Ja. Nein, nein, nein. Da musst du wohl nochmal hoch, ne? Nee, jetzt gehe ich nicht nochmal hoch. Nein, jetzt haben wir 20 Minuten darauf gequatscht. Ja, mit der 8-Meter-Leiter haben wir es jetzt geschafft. Immer beschreibe ich das jetzt trotzdem mal. Mit der 8-Meter-Leiter haben wir es jetzt geschafft. Ich stand allerdings äußerst steil. Das haben wir alles schön beschrieben. Ich habe auch geredet, als ich oben war. Ich war nämlich zweimal oben, weil ich ihn am Ende nochmal reinstecken musste. Er passte nicht so richtig. Ja, Bike, OSLK, Hazira und XC Viber und ich, wir haben es jetzt hinter uns gemacht. Alte Steine. Ja. Ich hoffe, das ist diesmal mehr geworden. Wie gesagt, jetzt hat das Ding nicht aufgenommen. Also wir arbeiten noch sehr an unserem Podcast. Ich beschreibe es trotzdem nochmal. Schönes Flüsschen unter der Brücke durch. Sehr, sehr schöne alte Brücke, die allerdings auch ganz schöne Verfallserscheinungen hat. Also muss man mal klar sagen. Dann kam der Besitzer hier unten durch, aber den interessierte das nur so am Rande. Gut, da könnte man sich jetzt auch nicht verstecken. Da oben, das Ding ist natürlich deutlich zu sehen. Ja, schade, dass das alles nicht aufgenommen hat. Das ist wieder ärgerlich. Kann ich mich ja wieder ärgern. Wieso schaltet, das ist mir, ich muss mir noch irgendeine Hülle bauen, damit der sich nicht ausschalten kann. Die Knöpfe in der Tasche, das ist echt immer ein Risiko. Ist doch für keinen Tastenschutz. Nee, habe ich extra den Sandmann gefragt. Und das Problem ist, du siehst es wirklich nur oben an der Zeit. Das heißt, wenn du einmal drückst, dann nimmt der trotzdem auf, schlägt auch aus, aber nimmt nicht auf und bleibt hier oben einfach stehen. Da habe ich nicht drauf geachtet. Deswegen beschreibe ich es jetzt noch mal so ein bisschen im Nachgang. Das heißt, wir waren jetzt viermal oben, fünfmal waren wir oben. Fünfmal, ja. Mit 8 Meter Leiter und die steht hier sehr steil. Also man kann sagen, damit kann man es machen, aber man sollte auch gute Nerven haben. Warum waren wir jetzt 5 Mal oben? Ich muss das ja irgendwie nochmal erklären. Ja, jeder einmal. Vier Leute müssen locken und einer muss das Logbuch wieder hochbringen. Ja, so in der Art, ja. Nein, man merkte bei dem einen ein leichtes Zittern in den Beinen. Der nächste war auch etwas nervös, so dass wir dann noch ein fünftes Mal hoch mussten und den richtig verstauen. Aber kann ich allerdings auch verstehen, dass man da oben ehrlich gesagt ein Zittern in den Beinen kriegt. Also 8 Meter Höhe war eine ziemlich steile Leiter. Dazu ja, ich fand 2 Meter bis zum Wasser, die man da gefühlt auch noch mit muss. Ja, super. Und in dem Wasser wissen wir, sind Felsen. Also wenn du da reinfällst, kannst du ja auch gleich erschießen. Also ich kann jeden verstehen, der da oben nervös war. Das ging mir nicht anders. Ich bin da auch ungern ein fünftes Mal hoch, um das nochmal zu verstärken. Das kann ich mir Schöneres vorstellen. Aber wir können jetzt aus Erfahrungswerten sagen, 8 Meter Leiter reicht. Damit kann man es machen. Sollte sich aber im Klaren darüber sein, dass das nicht wirklich nervlich einfacher ist, als wenn man klettern würde, fand ich. Das weiß ich nicht. Aber deutlich schneller. Also wer ja, wer 9 T5er in 24 Stunden machen will, wie die Götter vor uns, zu deren Richtung wir jetzt immer beten, dann kann man sowas mit der Leiter machen. 20 Minuten hatten wir die ersten 3 Unterschriften drin. Also von daher, ich weiß, ich habe jetzt immer noch nicht geguckt, wer das war, ob die von hier kamen oder nicht, die Loks. Ich will sie auch nicht zu sehr beleidigen. Felix war dabei. Was, der hat auch so gelockt, 9 Stück in 24 Stunden? Das ist schon. Ich wollte gerade sagen, das waren nämlich die letzten Loks, da habe ich so gedacht, Jungs, ihr habt doch irgendwie was nicht verstanden beim Cachen. Ja, ich wollte ja das gesamte. Ja, ich habe eben mit dem Tele, also da kriegt man nur die Dose. Am 4. des heutigen Tages sind wir so richtig warm gelaufen, auch wenn einer aus dem Team etwas Schlaf fehlte. Danke an den Ona und das ganze Team. Ja, das ist, wenn so Reißer losziehen, das ist schon. Genau, die nächste Mission: 12 Stunden, 9x T4. In 12 Stunden, ich sag dir, da schwillen die Geschlechtsteile noch mehr an. Nummer 4 des Tages. Ach naja, wer sich das als Ziel setzt, warum nicht? Ich finde es immer komisch in Loks. Selbstlob ist immer, wie heißt das? Ich habe immer gelernt, Selbstlob stinkt. Aber wir haben es jetzt auch geschafft. Wir können jetzt auch loggen. Ach, was habt ihr denn so lange da gemacht? Wir schaffen das in 20 Minuten. Das sind in einer Stunde 3 Stück. In 12 Stunden wären das 36 T5er. Was haben die denn nach den 9 gemacht? Mittag oder was? So viele T5er haben wir hier im Norden gar nicht. Ich lege noch ein paar in 3 Meter Höhe. Dann schaffen wir das noch. Machen wir mal 30 Stück in der Stunde. Nein, aber eine coole Gegend ist das hier, muss ich echt mal sagen. Also Anagramm, da hast du wirklich was Schönes gefunden. Also ich finde das hier rein location-mäßig schon klasse. Ja. So mit dem Wässerchen. Du konntest richtig merken, hier der Besitzer, so, das passt ihm nicht, dass hier welche rumlaufen. Gehört ihm zwar nicht, aber seine Teiche sind rechts und links und dann will er hier keine haben. So richtig, so typisch deutsch. Wenn er dürfte, würde der hier Estra ziehen, bin ich mir sicher. Gut, dass wir keine Angel dabei haben, dann wäre er ausgeflippt. Ja, das wäre... Hier so ein kleiner Angel rein halt immer. Oder so ein Eimer voll Fische hier steht. Ja, die haben wir mitgebracht. Nein, war cool. War jetzt vielleicht, wird jetzt leider ein bisschen kurzer Podcast, weil die ganze Zeit das Ding nicht aufgenommen hat. Was ein Scheiß. Aber dafür haben wir jetzt unsere Schmach erstmal beseitigt. Genau, und den nächsten passen wir noch. Guck mal, diesmal haben wir es schon geschafft, ohne Handy zu podcasten, ohne Handygequieke. Er hat sich auch nicht runtergeregelt diesmal bisher. Ich gucke vorher auch nach, bevor ich das nochmal sage. Ja, er hat sich nicht runtergeregelt. Dann brauchen wir beim nächsten Mal ein ordentliches Leiterklappern wieder. Genau. Und dann nächstes Mal nehmen wir dann auch noch sogar auf, während wir reden. Ja, wir sind halt noch am Üben. Also Jungs, ihr müsst alle noch ein bisschen Rücksicht haben da draußen. Und seid ihr jetzt zufrieden? Ja, das ist so die richtige Einstellung. Diese Brücke, die gefällt mir, ist mir jetzt mal gar nicht so ins Auge gefallen, aber die gefällt mir. Hier kann man richtig geil stehen so. Und hat einen tollen Blick auf diese Brücke. Hoffentlich stellen Sie das nochmal unter Denkmalschutz. Diese Brücke ist ja wirklich einfach traumhaft. 30 Meter hoch. Aber das stimmt, die musste man mal irgendwann ausmessen. So war das. Ich habe mit Paketband habe ich die ausgemessen. Die Höhe dieses Brückenpfeilers. Ja, genau. Ich habe einen Stein rangebunden mit Paketband und habe das dann erstmal runtergelassen. Es war sehr interessant, die Aktion. Aber leider passt ja aber wirklich wie Arsch auf einmal. Ja, genau drunter, ja. Obwohl, du hättest noch 2 Stufen so runter können, das hätte auch noch gepasst. Ja, aber so war das schon ganz gut, da kannst du so rumgreifen. So kannst du dich besser halten, ja. Das wäre sonst, da noch hochgreifen, nee. Dann wäre ich sissy geworden. Ja, das ist immer unangenehm. Ich weiß noch, wenn wir im Baum irgendwo hängen mit der Strickleiter, das obere Stück ist immer das Schlimmste, wenn du dich loslassen musst, um das Ding jetzt raus oder rein zu tun. Das ist immer komisches Gefühl, immer wieder, finde ich. Guck mal, der alte Baum, der passt ja auch richtig gut davor hier, der entrindete. Aber ganz ehrlich, mit der Brücke müssen sie bald was machen. Und da kommen ja die Teile echt schon runter, ne? Einzelne Steine und so. Also so richtig stabil sieht das alles auch nicht mehr aus. Die Risse sind auch nicht ohne. Nee, das sind keine kleinen Schäden, das sind ja echt tiefgehende Risse. Also guck mal, die linke. Wenn du jetzt so ein Stückchen nach vorne gehst, jo. Der linke Pfeiler, guck dir mal an, was da für Teile schon raus sind. Und direkt darüber, wo die Dose ist, hast du das gesehen? Da ist ein so ein richtiger Stein, der hängt da so zur Hälfte raus. Ja. Der hat mich ein bisschen nervös gemacht. Ja. So, wenn das Ding sich jetzt nicht mehr bewegt, das Säckchen, dann könnte man es auch für einen raushängenden Stein halten. Ja, stimmt, der so ein bisschen an irgendwelchen Wurzeln noch hängt. Genau. Ja, es war. Ja, gemuggelt wird er so schnell nicht. Also selbst wenn der Besitzer hat das auch nicht zum ersten Mal mitgekriegt. Also die sind hier schon so oft geklettert. Und wenn der hier in der Nähe von seinen Teichen ist, sieht er das auch. Und selbst wenn ihn das stört, dann möchte ich ja mal sehen, wie er die da runterholt. Ihm wird nicht die Brücke gehören. Nee. Die Brücke ist Eigentum der Bahn und damit ist Staat. Aber er war ja gleich zickig. Ich fragte nur, ob er 2 Minuten warten kann wegen der Leiter. Nee. So. Oh, solche Leute sind so sympathisch. Na, wir sind in Deutschland, ne? Ja, ich hätte ihn am liebsten, als er so auf der Kante stand, so einen kleinen. Oh, Entschuldigung. wenn er sagt, helfen Sie mir raus. Nö. Nee, gerade keine Zeit. Genau. 2 Minuten vielleicht. War schon cool. Also die Location ist schon, das muss auch für Fotografen ja auch ein Gedicht sein. Das wundert mich, dass da nicht von mir schon Bilder davon gesehen habe. Es knipst euch die ganze Zeit neben dir da. Ja, einer, aber sonst habe ich hier noch nie einen. Immer wenn ich hier war, war hier leer. Und hier war schon 2, 3 Caches mal über die Jahre. Aber irgendwie getroffen, nicht mal Fußgänger. Was war das denn, dass die Frauen hier blank ziehen, so wie in den Heilstätten? Ja. Was? Genau, Pornofotografen. Ja. Lass sie von der Brücke hängen, nackte Mädels. Ob das jetzt irgendwie wirklich ästhetisch aussehe, wenn die da über Kopf runterhängen, ich weiß es nicht. Aber Ralf, in den Heilstätten ist kein Witz, da hast du das ständig. Also, ja. Kennst du das nicht? In Lost Places, auch in Hannover, kalter Reifen, da läufst du durch die Hallen und plötzlich ist da irgendwo irgendwelche Aktaufnahmen. Das ist durchaus gängig, ja. Okay. Obwohl hier, ein bisschen kalt. Ja, obwohl, die müssen das abgönnen. Wegen den Anglerteichen. Ja. Aber der Junge hat ja auch gleich gut mitgezickt, ne? Von dem der eben mitkam. Ja. Aber der sah vom Gesicht her genauso aus wie dieser Kerl aus Kuxendorf gestern, der. Nee, wenn das ein Kescher gewesen wäre, dann wäre gleich mit hoch die Leiter. Ja, stimmt. Gleich mit was. Da hast du dich in Schleswig-Holstein rumgetummelt. In wie vielen? Bei Alexland. Auch die Menge war da gar nicht so wild. Das beste Ding war eigentlich auf der Hallig-Nordstrande Schmoor. 15 Kilometer laufen für einen einzelnen Gummipunkt. Aber der hat mit Abstand am meisten Spaß gemacht. Wie weit ist denn Hamburg-Hallig gewesen? Nee, die war nicht ganz so weit, ne? Ich glaube 8 Kilometer. Das ist so weit. Also man geht ja so im Halbkreis um die Hamburger Hallig rum. Um den zu machen, den Anna-Cache. Also die Hamburger Hallig haben wir auch von der Rückseite gesehen, in großer Entfernung. Ah, das Ding finde ich so geil, da hinzulaufen. Das hat irgendwie was Meditatives. Da läufst du ja irgendwie durchs Nichts. Da ist ja wirklich gar nichts. Mhm. Außer ein paar schreiende Vögel, ja, aber sonst. Wenn du einen Podcast hast, dann musst du aber lange labern. Das ist in der fusseligen Mund. Nee, da muss man auch alles ausschalten. Deswegen habe ich auch gesagt, da musst du auch zu Fuß gehen und wirklich diese Strecke genießen. Weil da ist so gar nichts. Das ist einfach irgendwie. Ja, ganz merkwürdiges Gefühl, darüber zu laufen. Also bei Nordstrande Schmoor, da haben die Leute sich eine Eigenversorgung über eine Bahnlinie gebaut, also so eine Schmalspurbahn. Und weil gerade Flut war, sind wir halt einfach hin. Wir haben einen am Festland getroffen. Ja. Haben ihn gefragt, ob wir darüber gehen können, weil es steht zwar eigentlich betreten verboten, aber der sagte, naja, lasst euch nicht von der Bahn erwischen, dann passt das. Woran sagen, ist das nicht, ist der Typ, habe ich glaube mal auf N3 gesehen, der da mal hin und her fährt. Davon mehrere, das gibt ach so. Der eine hat auch Ferienwohnungen in seiner Hütte da mit drin, also der holt dann die Gäste auch ab, aber er darf keine anderen Leute befördern, deswegen konnte er uns nicht mitnehmen. Ja, okay, kann ich nachvollziehen. Er muss ja Beförderungsschein, allen möglichen Scheiß dann aber gleich haben in Deutschland. Ja, und so sind wir über den Bahndamm gelaufen, das sind ungefähr 3,5 Kilometer. Dann haben wir die Hallig-Rallye gemacht, mit Rückweg sind das auch irgendwie so knapp 6 Kilometer. Mhm. Na, und dann wieder 3,5 zurück und von da aus noch wieder zum Auto, also insgesamt hatten wir so knapp 15 Kilometer. Ach, das ist doch geil, solche Caches sind doch die besten. Schöne Länge. Wir fahren im Mai nach Köln, Rheinstieg, 2 Stück, 25 Kilometer pro Cache. Herrlich. Deswegen wird ja nichts. Haben wir alle abgesagt. Rewald war der Letzte, konnte aber auch nicht dafür. Seine Frau ist ja jetzt so arbeitsmäßig, musste die gucken, die wird vielleicht übernommen und so. Das war alles ein bisschen schwierig. Und Deswisch alleine, das hat keinen Wert. Ey. Da stellt hinterher keiner das Video ins Netz, wenn du abschmierst. Eben, na, der Heike ist ja mit dabei. Nee, haben wir gesagt, dann lassen wir das, dann fahren wir nach Köln. Sie wollte den Kölner Dom nochmal sehen. Und wie gesagt, Rheinstieg-Cache, die heißen glaube ich auch Rheinstieg, die Caches. 25 Kilometer und davon gibt es irgendwie 12 oder 14 Stück. Also über den gesamten Rheinstieg, 300 Kilometer. Und zum Üben für Schweden, Nothing But Stones, genau das Richtige. Herrlich. Da brauchst du gut eingelaufene Schuhe, das stimmt. Ja. Obwohl gestern da die Gegenmove, muss ich ehrlich sagen, der war auch von der Länge her. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich nur 6 Kilometer waren. Also mir kam das wie, also die meisten haben gesagt, das kam ihnen allen länger vor. Na gut, mir kam es eh länger vor. Ich hatte mir aber Eisregen gemacht. Obwohl, dann macht er bestimmt richtig Spaß. Also, er war ja gestern nicht schlecht, aber wie gesagt, also die Loks versprachen viel, viel mehr, als was wir da erlebt haben. Oh, jetzt haben wir hier 2 kleine Hunde und einen großen und alle gucken, alle machen Kontrolle. Mensch, was seid ihr denn für eine Horde? Alle gucken, oh, noch ein kleiner, 3 kleine. Mensch, ihr seid ja Süße. Oh, du bist ja ganz nass. Ach, du bist der, der baden geht, wa? Oh, wie viel kommen da noch, ja? Oh, guck mal, er auch ist mal ins Wasser. Das war auf der Halle auch gut. Da kommt einer aus der Haustür raus, sieht uns da zu zweit laufen. Was macht ihr denn hier? Seid ihr absichtlich hier oder habt ihr verlaufen? Kann ich aber verstehen, die Frage. Das ist wohl völlig selten, dass da wirklich mal 2 Spaziergänger auf dem Weg sind. Ja, aber das sind doch die geilsten Caches. Das hat mich bei Hamburg Halle fast gestört. Also ich habe das Glück gehabt, ich bin morgens wirklich raus aus der Pension, habe mir Frühstück früher geben lassen und bin dann um 8 oder so rüber. Als ich zurückging, boah, da kamen sie mir entgegen, die Rentnerhorden. Ich sag dir, ach Mann, sie haben es ja verdient, ihre Rente, aber die gehen mir trotzdem manchmal auf den Sack. Wenn du so in Wochentagen, wo du mal einmal im Leben auch mal ein Stück alleine nutzen willst, kommt dir irgendwo schon wieder ein Rentner entgegen. Und Hamburg Hallig hatte ich Glück, ich war echt durch, muttersehr allein auf dieser gesamten Hallig. Und als ich runter wollte, wirklich gruppenweise kamen die mir entgegen. Oh. Also uns ist ja, uns sind alle Schüler der Nordstrand Schmorer Hallig entgegengekommen. 2, oder? Nee, 3. Ja. 3 Schüler haben wir. Und wir waren am späten Vormittag los und sind dir dann halt entgegengekommen. Da hatten die gerade Feierabend. Ja. Alle 3 Schüler. Das war echt stark. Also ja. Da zu leben. Jetzt weißt du, wie man so wie Alex wird. Da muss man komisch werden. Wobei er mich ja ein bisschen enttäuscht. Ne? Weder habe ich den nordfriesischen Flickflack bis jetzt gesehen, noch das Aufbauen eines Zeltes bei Windstärke 9, glaube ich. Ich habe ihn ja noch angetwittert, wo denn jetzt das Zelt ist. Ich kann das ja auch mal aufsuchen. Ja, ja, jetzt wird aber Zeit, dass auch mal was kommt. Also, sonst wird er nachträglich abgewählt. Na gut, dann haben wir heute so einen halben Podcast wenigstens zusammengekriegt. Den werde ich dann mal reinstellen. Schade, oben auf der Leiter, die Texte sind leider nicht, ja. Aber wir üben ja noch, also er läuft ja noch vor sich hin. Läuft denn jetzt wenigstens? Ja, jetzt läuft er auch. Ja. Aber wir wollten dieses Mal ja auch nur weniger Podcasts, als erstmal die Schmach vom letzten Mal hier tilgen, wo wir nicht hochgekommen sind. Ja. Obwohl wir hätten können, aber die untere Leiter, die bog sich dermaßen durch. Und der Schwan hat auch schon keine Angst mehr jetzt. So, da hinten lang ist einfacher als hier hoch. Ja, hier ist ein richtiger Weg lang. Ein erfolgreicher Sonntagmorgen, nachdem wir diesen etwas merkwürdigen, humorfreien, obwohl das war echt ein Norddeutscher, glaube ich, der Besitzer hier, der war das, den war das scheißegal, der wirkte halt ein bisschen brummig. Das war dieser norddeutsche Humor, der lacht halt erst in 2 Stunden über das, was er eben erzählt hat. Kann man mit leben. Da bin ich gar nicht so viel anders. Zumal ich heute etwas unleidlich bin. Gestern Nacht gecached in Gegenmu. Eine Stunde heute Nacht geklaut worden. Jetzt will ich nach Hause schlafen. Aber war cool da hoch. Alle 4 Mann. Jeder war sogar oben. Von daher passt. So, muss ich den Zugweg nochmal beschreiben hier. Was haben wir hier? 400 Meter? Hat einer mal geguckt, wie weit das war bis da runter? Also 200 Meter muss man die Leiter etwa schleppen. Es führt aber ein kleiner Weg hin, ist also nicht so das Problem. Oder sein Kletterzeug, je nachdem, was man hier vorhat. Und haben wir jetzt Fotos von allen eigentlich? Sonst müssen wir ja Sissi-Cacher loggen. Wenn dann Marco. Ja? Mit deiner Kamera? Ich muss mal gucken, was meine Speicherkarte hergegeben hat. Meine Kamera ist dass sie unkomprimiert aufnimmt. Oh super, und verbraucht ja fast nichts am Platz. Richtig. Insofern habe ich wahrscheinlich 10 Minuten, also genau die Länge von YouTube-Video. Ja, das ist doch cool. Worauf hast du die umfunktioniert? Nein, unkomprimiert, sagt er. Das verbraucht natürlich richtig Speicherplatz, ja. Geil. Dann machst du jetzt die Videos, dann brauche ich das nicht mehr machen, das ist gut. Und schick mir bloß ein Bild, damit ich ausnahmsweise mal nicht als Sissi-Cacher hier hoch bin. Ach, wir machen nur selten Fotos, glaube ich. Und Marco bettelt ja immer drum, aber kommt ja nie auf die Liste. Ab und zu haben wir ja auch mit Bild sogar mal gelockt. Ja, deinen Kanal haben wir abonniert, dann komprimiere ich das Ding zu Hause nur. Dann schickt das sowieso. Ja, können wir auch machen, wobei du echt staunen wirst. Da hat sich tatsächlich einer, ich habe doch von Pixel den Film genommen und reingestellt, ne, als wir da bei Troa waren. Ja. Da habe ich tatsächlich erstmal von einem nur eine Ein-Stern-Bewertung bekommen und so ein bisschen so eine Beschwerde, das wäre ja nicht mein Film. Das habe ich auch nicht vollständig begriffen. Ich habe auch gemailt, ich will auch nicht berühmt werden, sondern ich habe ja zugeschrieben, dass das Pixels Film ist. Ich glaube, am Anfang hast du es sogar erzählt. Ja, genau. Ja. Weil irgendeiner hatte nämlich gefragt und wollte gerne über Troha was sehen, sonst hätte ich den gar nicht reingestellt. Also dafür war mir die Qualität eigentlich nicht so gut. Aber es gibt, du findest wirklich überall noch Leute, die sich irgendeinen Scheiß wieder aufregen und beschweren. Ja, also wenn ich überhaupt irgendwas bewerte, egal was, also bei diesen GC Vote oder so, ja. 3 oder mehr. Ein oder zwei mache ich gar nicht. Ich habe ein einziges Mal einen gemacht, das war dieses Scheißding in Hornbuch. Ich habe schon 2 oder 3, die ich ernsthaft so bewertet habe. Ihr macht wirklich GC Vote? Ja, wozu, ja. Achso, das benutze ich gar nicht. Das ist zumindest ein netter Anhalt. Muss mal eben. Wenn du auf den Cash zugehst, dann hat man 4-mal Bewertungen. Ja, okay. Aber ich gucke eh nicht nach Sterne. Ich mache mir meine Liste nach Autoroute. Und zwar da, wo die liegen. Wenn ich das Wort Genusscacher schon höre. Das ist ähnlich wie, wir haben heute 9 T5er in 12 Stunden gemacht. Über dieses Lok kann ich mich noch 3 Stunden über amüsieren. Ich muss das ja dazu sagen, wir wickeln jetzt die Leiter fest. Also ich muss mich echt dran gewöhnen, genau zu beschreiben, was man macht. Das mir letztes Mal. Ich schwafel hier über GC Vote. Ja. Ups. GC Vote finden wir klasse und gerade Marco als Genusscacher. Ah. Ja, ich lasse das die ganze Zeit mitlaufen und guck mal, was wir davon am Ende brauchen können. Ist ja dann der zweite etwas verwurstete Cache, weil wir jetzt nicht so viel beschrieben haben von dem, was wir da gemacht haben. Aber wir üben ja auch immer noch, also von daher sehe ich das auch nicht als schlimm an. Ziehen? Dann brauche ich mich hier nicht durch, dann kann ich. Jo, wunderbar. Das sieht gut aus. Dankeschön. Ach, wenn der runterfällt, ist das auch nicht schlimm. Die Antenne hält. So, jetzt stehen hier wieder 4 erwachsene Menschen und sind ganz glücklich, dass sie in eine Brücke hochgeklettert sind. Ja, ich sagte ja, wie gesagt, Montag habe ich diese Moor-In-Runde da gemacht. Ja. Und habe gedacht, schön, kannst ja mal richtig alleine cachen gehen. Das ist ja, ich hatte montags frei, ne? Ja. Und bin morgens um 6 los zu Hause, wenn Heike zur Arbeit fuhr, bin ich dann dahin. Und war beim letzten Cache gerade, ging der Telefon. Ja, Asko, er ist gerade beim Auto. Wie weit ich denn so wäre? Ich sage, oh, ich bin jetzt gerade durch. Und dann habe ich abends geguckt, an dem Tag sind 4 Gruppen da durch. Also wirklich, es ist Montag Vormittag und es laufen 4 Gruppen da durch. Ich plädiere in Deutschland für einen rentnerfreien Tag, an dem die drinnen bleiben müssen. Sonst habe ich keine Chance mehr, irgendwo mal alleine irgendwo hinzukommen. Ich bin ja für nach Geschlechtern getrennte S-Bahn-Waggons. Oder halt ein leise Schnauze halten. Nee, aber da möchte ich bei den Frauen sitzen. Ich möchte nicht diese Bum, Bum, Bum. Ja, eben. Wo ich immer das Gefühl habe. Sonst sind die Frauen. Ja. Weil da fällt sich weiter auf. Oder draußen. Das ist, die merken doch eh nichts mehr. Meine Ignore-List, die ist langsam voll. Das ist aber das Problem. Hast du heute wieder einen Roller geputzt von der Ignore-List? Ja, der war tatsächlich drauf. Ja, weil wir den mit der Leiter nie geschafft hätten. Also mit der Strickleiter. Ich habe noch 4 Stück irgendwo auf dem Haufen. Die müssten wir als nächstes mal so langsam in Angriff nehmen. Wir können jetzt natürlich diese Leiter kombinieren mit der Strickleiter. Ja. Wenn wir dann in 8 Meter Höhe umsteigen. Ja, das haben wir doch schon mal gemacht mit der Teleskopleiter. Das mache ich auch nicht nochmal. In 3 Meter Höhe. Ja, aber das reicht ja auch schon. Wir müssen jetzt aber den nächsten Podcast nicht erst so spät machen, weil am 12. ist immer dieses Kontingentwechsel. Da gibt es immer 30 neue MBs. Dann kann man die wenigstens sinnvoll nutzen. Also nicht, dass wir einen so verplempern lassen, weißt du? Diesmal war es ja ein bisschen weit rausgeschoben durch den Winter. Ja. Also überleg dir mal ein Datum. Ja nicht unbedingt sofort veröffentlichen. Was machst du in Ostern? Hast du da schon was geplant? Bei Ostern habe ich hier Hebix 85 zu Gast. Da wollten wir auch irgendwas Größeres machen. Wir hatten gedacht an Kohlekraft oder so. Kann natürlich auch irgendwas machen, was du nicht hast. Kohlekraft ist cool, ja. Kohlekraft ist aber schwierig, Ostern, ne? Also nicht gerade Ostern, aber Kohlekraft, da ist mittlerweile. Was ist zu viel los, ne? Ja, es gibt da in der Nähe des Finals jetzt einen Hundeplatz. Hm, okay. Und wenn der besetzt ist, war es das für den Eingang. Also schwierig. Mach mal den auch noch. Kannst du ja absprechen, wir können ja auch Samstag losziehen. Also wir wollten halt Ostern, wenn die hier sind, wollen natürlich mit der Familie was machen, aber ja, klar. Einen Tag auch richtig los zu cachen. Und wollen was Ordentliches machen, also wir können auch gerne ein Stück fahren oder so und dann halt auch gerne einen aufwendigen Cash machen. Also ja. Es geht da nicht um Punktzahl oder so. Nee, klar. Wenn wir abends mit dem Fund eines aufwendigen Multis, Lost Place oder sowas nach Hause kommen, dann sind wir glücklich. Ja, das wäre eine gute Idee. Müssen wir uns echt. Ich guck mal, was ich so auf der Liste habe im Umkreis, was so im Vierer, dreieinhalb, Vierer Bereich liegt. Und Hebigs kennst du ja auch schon etwas. Ja, klar. Nee, das ist eine coole Idee. Also Ostersamstag, glaube ich. Ich muss mit Heike zwar auch nochmal schnacken, aber ich tippe mal so Ostersamstag dann, dass das so der beste Termin wäre wohl. Oder Sonntag. Also ich frage Heike erstmal, aber da melde ich dir nochmal demnächst. Das ist eine gute Idee. Bis zum 12. Ja, ich will, also wenn, ich muss mal sehen, wie das mit den Podcasten wird. Der erste war ja eher eine Katastrophe, von dem was rausgekommen ist. Dieser jetzt, naja, schon ein bisschen besser. Wenn kein Gepiepe drin sein sollte von irgendwelchen Handys, ist er schon besser. Obwohl wir da oben auf der Leiter leider die ganzen Texte nicht haben. Der dritte muss dann langsam gut werden. Und wenn das so ist, dann würde ich habe kein Problem, das Kontingent dann auch zu erhöhen. Nur solange wir jetzt alle 4 Wochen tatsächlich nur einmal, ist das irgendwie nicht nötig. Eine halbe Stunde kann ich locker aufspielen. Und viel länger, ich hätte gedacht, die wären länger. Aber wenn du rausschneidest die Pausen und so, weil die will keiner hören, dann bist du locker mal eben bei einer halben Stunde nur. Ja, das ist, ja, das ist eine coole Idee, Ostern überhaupt. Cash geschafft, müssen wir noch was sagen? Fällt dir noch was Tiefgreifendes, sowas, was sozusagen eine neue Weltreligion gründet? Was soll man so einen Abschluss rauspicken, wie der gute Peter Lustig das bei Löwenzahn gemacht hat? Mach die Kiste raus und geht raus in den Wald. Ja, genau. Das ist ja wie beim Film, raus, cashen, fertig. Das ist das kurz, das lässt sich besser merken. Also machen wir jetzt raus, cashen und Ende.